Auf dem Berghof. Als ich Ostern 1932 zum ersten Mal auf dem Obersalzberg kam, war es noch sehr mühselig, dort hinaufzukommen. Bei Schnee konnte der Berg nicht mit dem Wagen befahren werden. Man musste sich für das Gepäck einen Schlitten mieten und langsam hinter ihm her bergauf stampfen. Nur Dr. Goebbels wurde wegen seines Beinleidens mit einem Gespann nach oben gefahren, während seine Gattin mit ihrem Sohn Harald zu Fuß gehen musste. In jener Zeit war das Haus Wachenfeld auf dem Obersalzberg noch nicht im Besitz meines Chefs. Er hatte es erst kurz vorher von einer Frau Winter gemietet, deren Gatte hatte es ihr zum Geburtstag geschenkt und mit ihrem Mädchennamen benannt. Wachenfeld war nicht groß und nur wenige Menschen fanden Unterkunft. Kamen mehrere Bekannte und Mitarbeiter zu Hitler zu Besuch, so mussten sie in Hotels oder in der Pension Platterhof untergebracht werden. Ich selbst genoss das Erlebnis der schönen Landschaft des Berchtesgadener Landes immer von ganzem Herzen. Es waren Tage der Erholung. Der Haushalt wurde von der Schwester meines Chefs, Frau Raubal, geführt. Sie hielt auf eine gute Küche und verstand es, uns alle das Leben angenehm zu gestalten. Als im Jahr 1933 das Buch »Mein Kampf« immer höhere Auflagen erreichte, standen auch die Mittel zur Verfügung, das Haus Wachenfeld käuflich zu erwerben. Hitler selbst hatte die Entwürfe gemacht, nach denen nunmehr grundlegende Umbauten vorgenommen wurden. Aus dem Haus Wachenfeld entstand der Berghof. Der Obersalzberg war nun plötzlich modern geworden. Überall wurde gebaut. Hitler blieb nicht allein. Vor allem Martin Bormann hatte die Situation erfasst. Hitler wollte gerne für sich allein sein und liebte die Einsamkeit. So hatte er um sein Grundstück einen Zaun ziehen lassen. Als Bormann sein Haus in der Nähe des Berghofs fertiggestellt hatte, versuchte er, meinen Chef den Zaun auszureden. Er hatte jedoch kein Glück damit. Der Chef erklärte, auf diesem Stück Land, das er mit seinen eigenen Geldern bezahlt habe, wolle er tun und lassen können, was ihm behage. Im Herbst 1936 verließ Frau Raubal den Berghof und heiratete bald darauf Professor Hammitzsch. Gegen Ende des Krieges ist Professor Hammitzsch als Offizier an der Front gefallen. Bis zu Beginn des Krieges waren verschiedene ältere Damen als Wirtschafterinnen oder Hausdamen auf dem Berghof. Sie alle konnten die Höhenlage nicht vertragen und mussten deswegen meist schon nach kurzer Zeit aus ihrer Stellung ausscheiden. Nach Kriegsbeginn übernahm Eva Braun die Pflichten einer Hausfrau auf dem Berghof. Zu ihrer Unterstützung wurde ein junges Ehepaar eingesetzt, das zugleich die Hausmeisterei versah. Bis zu diesem Zeitpunkt war Eva Braun Angestellte der Fotofirma Heinrich Hoffmann in München gewesen. Als eine ihrer Freundinnen kurze Zeit mit ihren beiden Kindern auf den Obersalzberg zu Besuch weilte, gab es den Anlass zu den späteren Gerüchten, Eva Braun habe von Hitler zwei Kinder. Eva liebte die Kleine ihrer Freundin sehr. Sie spielten viel mit ihnen und ließ sich auch des Öfteren mit ihnen zusammen fotografieren. Schon lange bevor ich selbst in seine Dienste trat, hatte Hitler Eva Braun bei Heinrich Hoffmann kennengelernt. Da der Firma Hoffmann die Auswertung des gesamten ihn betreffenden Bildmaterial oblag, hatte Hitler dort viel zu tun. Allmählich bahnte sich zwischen der Angestellten Braun und ihm eine Freundschaft an, die jedoch erst im Herbst 1936 festere Formen annahm. Wenn es sich irgend einrichten ließ, verbrachte mein Chef jedes Wochenende und selbstverständlich auch seinen Urlaub auf dem Obersalzberg. Oft unternahm er mit seinen Gästen ausgedehnte Spaziergänge in die Berge. Wenn man ihn damals danach gefragt hätte, welches Fleckchen Erde er als seine Heimat bezeichne, die Antwort hätte bestimmt der Obersalzberg gelautet. Der Obersalzberg war in den wenigen Jahren sehr populär geworden. Täglich kamen tausende Neugierige, die ihn sehen wollten. Nachdem Hitler Reichskanzler geworden, diente der Berghof ihm auch zu repräsentativen Zwecken. Staatsbesuche und Empfänge fanden statt, Könige und Fürsten, Minister und Diplomaten waren Gäste des Berghofs. Zu den häufigsten Besuchern aus dem Ausland zählte König Boris von Bulgarien. Die Überwachung des Obersalzbergs lag in den Händen des Reichssicherheitsdienstes, der Heinrich Himmler unmittelbar unterstellt war. Der RSD war 1933 als besondere Polizeiorganisation zum persönlichen Schutze Hitlers, seiner Minister und ausländischen Staatsbesuche geschaffen worden. Diese Organisation war nach rein polizeilichen Gesichtspunkten zusammengestellt worden. Die ersten Männer, die dazu berufen wurden, hatten vorher schon die persönliche Sicherheit für den früheren bayerischen Ministerpräsidenten Held gestellt. Viele von ihnen sind weder in der SS noch jemals Parteigenossen gewesen. Einige von ihnen, die doch bis zum Ende stets zur unmittelbaren Umgebung Hitlers gehörten, sind niemals in die NSDAP eingetreten. Als Wache zur Repräsentation bei ausländischen Staatsbesuchen stand ständig eine Kompanie der Waffen-SS zur Verfügung. Sie war in der Kaserne auf dem Obersalzberg stationiert und wurde halbjährlich abgelöst. Mit Kriegsbeginn wurde das Leben auf dem Obersalzberg sehr ruhig. Während des Krieges ist Hitler nur noch selten dorthin gefahren und hat sich fast ausschließlich im jeweiligen Führerhauptquartier aufgehalten. Nur Eva Braun blieb dort, bis sie im März 1945 den Berghof verließ, um an der Seite Hitlers ihr Leben in Berlin zu beschließen.